das wär doch gar nix. Ich ja ein Goat mein John, wie mag dat eben Moffix? Wie sind doch noch in zwei, Bruchscha kein Dank auf Sägen. Wie mag dat Ghetto recht? Nach das ja gar nix Ding, dat hab wie doch als ey. Wie sech der Opa Kasto? Wie sech der Höcker Manto? Wie sech der Kavenz Manto? Wenn ihr sech war, den sech sech wie den Manto. Apropos Mö. Sech mal Mö wie noch ein, sech mal Treck wie noch ein, als das Kane und See. Wie noch blöd als Kylie, die Glüsen sind heller. Wenn ihr Mutter kann ich dann noch wer muss schneller. Du sech vielen Dank, wie sech doch nicht für. Ach, ich bin die Baby, doch nicht für. Was los mit dir? Ja, na da nicht für. Nee, das war ich nicht. Naja, macht ja nix. Ist auch schiedi gone, ich bleib easy. Groggen, Ruhl und top wie Sisi. Hab immer noch ein wie Fips auf Lager. Kipp, Köhm, Schwipp, Schwager. Hip, Hop, Plop, Flans. Ex, Bags, 50 Pants. Weiß Bescheid, ne, kannst mal sehen. Ein kann man ja mal nochmal nehmen. Hoch damit auf gute Zeiten. Weg damit, solange sie bleiben. Life is life, so wie bei Opus. Yeah! Doch nicht für Baby, doch für nicht und wenn doch sech mi orbers auch wofür. Bin statt kann doch mo passieren, das ja nu nix um Malheur. Komm, wie nehmt die nächste Fähr und seid die ganze Seehändür. Hol die Goldfass und dann kick mo, da ist am rum, doch nicht für. Wenn wir erstmal da sind, geil wie nicht mehr weg. Mal wenn wir weg sind, dann geil die das Lecht. Ich pack mir ne Jungs und dann geil wie auf Tür. Ich pack die ne Jungs und dann geil hat nach für. Du fort, ich sag dank auch vor, dass sie johren. Je hebt uns zu dem, mag dir wieder noch bohren. Doch fort, dein Backofen mag auch nicht mehr morgen. Du tot, ach, gib mal keine Idee da noch vor. Du sechst vielen Dank, wie sich gar nicht hört. Ach, ich bin die Baby, Baby, doch nicht hört. Vielen Dank, die sich gar nicht hört. Ach, ich bin die Baby, Baby, doch nicht.